First recording under the feed the river. I just hit a fish with a microphone. Feed the river. Hallo. Zu Feed the River. Feed the River. Herzlich willkommen zum sechsten Tag von Feed the River, unsere Aufzeichnung der Aktivitäten von vor nun bald einem Jahr. September 2024 haben wir verschiedene Konzerte und installative Performances entlang des Chemnitz-Flusses realisiert, um damit auf die Situation des Flusses hinzuweisen, gemeinsam Müll zu sammeln und unbekannte Ecken entlang des Flusses zu entdecken, die dazu einladen, sich niederzulassen und einfach dieses kühle Nass, was unser Stadtleben ja schon sehr bereichert und sehr wichtig ist, zu entdecken und zu ehren, ein Stück weit auch durch Musik zu beflügeln und in der trockensten Jahreszeit dem ein bisschen so eine kleine Aufmerksamkeitsinfusion zu geben. Das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Darüber werden wir in der letzten Folge nochmal ein bisschen philosophieren. In der heutigen Sendung über den sechsten Tag werdet ihr die Aufzeichnung des Flussspaziergangs hören, der von der Kräuterpädagogin Maren Troschke organisiert wurde. Sie hat den Insektenexperten Benjamin Franke vom BUND dazugeladen zu einem geführten Spaziergang entlang des Flusses. Der Flussspaziergang ging los an der Brücke bei der St. Judokus-Kirche in Chemnitz-Klösa. Von dort aus ging es dann spazierend und Kräuter und Insekten entdeckend die Chemnitz entlang, entgegen der Flussrichtung, in Richtung der 1-Energie-Gebäude, des Kraftwerks und des eigentlichen Konzertortes. Und dort haben dann Camila Nebia am Saxophon, Ariel Schlichter an der Elektronik, Primero, unser Mitveranstalter Segundo, an Flöte und auch Elektronik und Chor am Gesang sowie auch an elektronischen, selbstgebauten Instrumenten gute 2 Stunden gemeinsam über Kommunikationsströme und die Idee, dass alle Flüsse das gleiche Meer am Ende fließen, musikalisch improvisiert. Es war eine sehr schöne, sehr langwierige Session, die bei einsetzender Dunkelheit dann auch durch besonderes, eigens dafür entwickelte Visuals bereichert wurde, die von Joaquina Salgado entwickelt wurden, um die symbiotische Beziehung zwischen Mensch, Natur und Technologie ein Stück weit am Schwerpunkt Fluss deutlich zu machen und auch zu erforschen. Die beiden, die Chor und die Joaquina, waren eine Woche lang in Chemnitz und haben eigentlich sich mit dem Fluss beschäftigt, haben den Ort, wo sie dann am Ende aufgetreten sind, auf sich wirken lassen und darüber nachgedacht, wie wir Menschen im Grunde diese Flusslandschaften formen und uns untertan machen. Und das ist eigentlich auch ein spannender Bogen zu dem Flussspaziergang, wo Maren Troschke und Benjamin Franke auch feststellen, dass Artenvielfalt entlang des Flusses eben eng gekoppelt ist an mit wild wuchernden Stellen, wo auch Totholz liegen gelassen wird, wo die Rasenflächen nicht ständig gemäht werden, sondern sich sozusagen die botanische Vielfalt entwickeln kann. Diese heutige Sendung ist ein Plädoyer für Wildwuchs und Totholz und auch einfach fließen lassen. Ich wünsche euch viel Freude damit. Und die Pflanzen, die erwähnt werden und auch die Insekten, die Falter, könnt ihr natürlich alle im Netz nachschauen. Wenn ihr die Namen eingebt, findet ihr auch Bilder dazu. Ansonsten lasst einfach eurer Fantasie freien Lauf und lasst sie auf den Wellen der Musik treiben. habe mich sehr für die ganzen Pflanzen interessiert und wusste immer nicht so genau, was was ist, und wollte mich einfach nochmal tiefer damit beschäftigen. Ja, und auch wissen, was man damit anfangen kann mit den Pflanzen. Ja, und wie wichtig die sind. Und ich mache Umweltbildung im Moment. Also mit Kindergartengruppen auf dem Sonnenberg in zwei Gärten gärtnern wir mit den Kindern. Wir haben dort Gemüsebeete mit denen angelegt und ein paar Naschsträucher und gehen auch öfters mal in den Wald und machen dort Spiele und entdecken so ein bisschen die Natur. Ja. Und dich habe ich eingeladen. Gut, genau. Mein Name ist Benjamin Franke. Ich bin vom Bund für Umwelt und Naturschutz hier in Chemnitz. Gemeinsam diese Wanderung machen wollen, um einmal die Pflanzen so ein bisschen am Chemnitz so ein bisschen zu entdecken. Und zu den Pflanzen gehören natürlich auch Insekten und andere Arten. Also Pflanzen sind die Grundlage für viele Tierarten. Und da ich mich sehr für den Insektenschutz hier in Chemnitz engagiere, vor allen Dingen in dem Projekt Universum, Raum und Zeit für Insekten, wollen wir natürlich auch Leuten ein bisschen erklären, wie man Insekten und die Vielfalt der Insekten fördern kann. Und deswegen bin ich auch heute mit hier, dass wir gemeinsam die Pflanzen und die Insekten und andere Tiere so ein bisschen darstellen können, die hier am Fluss Chemnitz vorkommen und ihren Lebensraum haben. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir erstmal hier oben an der Brücke, hier an Klöser anfangen und einfach mal in den Fluss reinschauen und uns den Lebensraum Fluss Chemnitz anschauen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hoch, würde ich vorschlagen. Und die Maren kann ja zunächst erstmal was zur Pflanzenvielfalt sagen, die man hier vielleicht findet oder auch nicht findet. Das Allermeiste, was man hier am Fluss mittlerweile findet, ist das, was hier unten so schön blüht. Vielleicht kennen Sie es auch schon. Das ist der japanische Staudenknöterich und das drüsige Springkraut oder indische Springkraut. Das sind beides Neophyten. Da können wir uns nochmal genau anschauen gleich. Gehen wir gleich mal runter zum Fluss. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet am Fluss und verdrängt sozusagen eigentlich fast alles, was es sonst hier geben würde. Außer natürlich die Bäume. Ja, das ist schon sehr stark invasiv und wurde als Zierpflanze eingeführt. Wo man sich gedacht hat, ja, ist ja eine schöne Pflanze, aber dass es eben hier in dem Lebensraum so gut sich anpasst und so sich hier so wohlfühlt, das hätte man halt nicht gedacht. Und jetzt kriegt man es nicht mehr los. Ja, und das ist halt das Problem, dass wir diese Art, diese Neophyten gar nicht mehr loswerden. Die sind so massiv da und wir können sie bekämpfen, die kommen immer wieder, dass wir gar nicht mehr Herr werden so richtig. Und deswegen hat man sich jetzt entschieden, fast nur noch in Naturschutzgebieten die Sachen zu bekämpfen. Und in den restlichen Bereichen, wie hier in dem Uferbereich am Deich, da soll halt die Natur selber versuchen zu regeln, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Das kann natürlich ein bisschen dauern, kann auch nach hinten losgehen. Kann natürlich sein, dass die ja wirklich alles verdrängt. Das weiß keiner. Das kann keiner mit Gewissheit sagen, was passieren wird. Das ist das Problem, wenn wir verschiedene Pflanzen einführen aus anderen Regionen, dass die hier trotzdem sich ausbreiten können und massiv invasiv werden. Also wenn man Pflanzen kauft im Baumarkt, im Garten, muss man wirklich aufpassen, dass die im Garten bleiben und nicht die Abfälle irgendwo in den Wald schmeißen oder sonstiges. Weil dann besteht natürlich die Gefahr, dass diese Pflanzen auch in die Natur gelangen und dann Probleme bereiten. Das Gleiche kann natürlich dann mit Insekten oder anderen Tieren passieren. Ja, jeder kennt den Waschbären, der gehört ja eigentlich nicht nach Europa, ist aber durch Pelztierhaltung eingeführt worden und dann in die Natur gelangt und ist auch zu einer invasiven Art geworden, welche unsere einheimischen Tierarten bedroht, gerade die Amphibien und Vögelarten, die am Boden brüten und so weiter. Ja. Hat sicherlich jeder schon mal gehört. Und auch hier am Fluss werden wir wahrscheinlich jede Menge Waschbären und sowas finden. Aber es gibt nicht nur negative Sachen hier in der Chemnitz zu berichten, es gibt auch positive Sachen. Unter anderem gibt es auch wieder den Biber hier im Bereich, ne, im Bereich Dreisdorf. Die schwimmen auch dann hier wahrscheinlich entlang. Ab und zu sieht man hier mal gefällte Bäume oder angeknabberte Bäume. Das ist also ein Naturschutzerfolgserlebnis. Ne, über die letzten Jahre haben sich dann also die Biber wieder stark ausgebreitet. Nicht immer zur Freude aller. Aber generell ist es ganz gut, dass sich der Biber wieder ansiedelt, weil er gestaltet seinen Lebensraum so, dass davon andere Arten wieder profitieren. Unter anderem auch viele Tiere, die im Gewässer sich entwickeln, gerade Libellen, Eintagsfliegen und sonstiges. Das zieht also immer eine ganze Kette von anderen Arten hinterher. Also Pflanzen und Tiere wohlgemerkt. Davon profitiert er. Zum Beispiel, wenn er den Fluss anstaut, profitieren dann Fische und Libellen und andere Wassertiere davon. Und auch Fledermäuse, die über der Wasseroberfläche dann natürlich Insekten jagen. Die profitieren auch extrem davon. Was heißt Neophyten? Neophyten, das sind fremdländische Pflanzen, die teilt man ein, alles was nach 1489, als Kolumbus Amerika entdeckt hat, nach Europa gekommen sind. Alle diese Pflanzen, die danach hier erst aufgetaucht sind, das sind Neophyten. Bei den Tieren nennt sich das Neozoen. Ja, also das sind dann Arten, die eigentlich nicht hier, nicht heimisch sind, die entweder durch Menschen hergebracht worden sind oder also durch Jagd oder so, die zur Jagd hier freigelassen worden sind, irgendwie mit Transport oder Handel hierher gekommen sind, wie manche Insekten, die in den Paletten zum Beispiel sich eingenistet hatten als Larven, die dann hier schlüpfen und dann hier sich etablieren. Bestes Beispiel ist zum Beispiel der asiatische Marienkäfer. Den hatte man zur Blattlausbekämpfung in Gewächshäusern eingeführt. Und er ist aber jetzt mittlerweile einer der häufigsten Marienkäferarten hier in Deutschland oder in Europa. Ja. Und noch den Blutweiderich angucken? Genau. Also das ist eine Pflanze, die heimisch ist und die auch noch wächst. Also sehr wenig, aber wir haben sie vor 2 Tagen hier entdeckt. Wir können jetzt leider nur von der Brücke gucken, aber hier unten sieht man diese schöne rosa-lila Pflanze, der Blutweiderich. Genau. Das ist ein Beispiel von den Pflanzen, die hier wachsen sollten und es auch tun ab und zu. Ja. Genau, also Blutweiderich, soweit ich weiß, ist das wirklich eine Pflanze, die auch so am Uferbereich vorkommt. Und da würde ich als Insektenexperte auch noch dazu sagen, dass auch diese Pflanze zum Beispiel von der Blutweiderich-Sägehornbiene geliebt wird, denn deren Larven fressen nur den Pollen dieser Pflanze. Also die Biene kommt nur in der Nähe dieser Pflanze vor. Wenn also jetzt der Knöderich hier den Blutweiderich überall verdrängt, würde auch hier vielleicht die Biene nie zu finden sein. Solange dieser Blutweiderich da ist, findet man vielleicht auch die Biene. Das ist also ein Beispiel für die Abhängigkeit von manchen Arten auf eine bestimmte Pflanzengruppe oder eine Pflanze. Ja. Wenn wir hier schön gucken, sieht man auch schon die Fische. Ja, also jede Menge Fische zu sehen, kleine und große. Die sind im ganzen Stadtgebiet mittlerweile gut vertreten, das heißt also die Wasserqualität ist relativ gut. Die Fische können trotzdem auch scheinbar ein bisschen wandern, auch wenn der Wasserstand sehr gering ist und manche Bauwerke im Weg sind. Aber mit Fischtreppen und so kann man mittlerweile da auch einiges erreichen. Okay, spiele du zu Rassen. Rassen. Das ist ein Kreisform ist Rassen, ja. Aber mit dem Tempo. Thank you. wir sehen auf jeden Fall hier so einen ganz besonderen Lebensraum, Fließgewässer. Man sieht da unterschiedliche Bereiche. Der eine Bereich ist halt zugewachsen mit Gebüsch, mit Knöterich, mit Bäumen, mit Brombeere. Andere Bereiche hier drüben, die sind zum Beispiel ein bisschen freier und niedriger bewachsen. Das sind also unterschiedliche Kleinstlebensräume, die verschiedenen Pflanzen und Tieren dann wiederum ideale Bedingungen bieten. Gerade wenn sie ein bisschen mehr Schatten und ein bisschen kühler mögen oder lieber trocken und warm. Da findet jeder so seine Nische. Und deswegen ist so ein Fluss natürlich immer ein Hort der Artenvielfalt. Da vorne sehen wir schon ein paar Enten schwimmen. Die mögen das halt auf der Insel. Da sind sie relativ sicher vor Füchsen. Fische springen da hinten. Wir sehen es gerade. Können wir mal auf die andere Seite rüber wechseln. Können wir mal gucken. So, hier einmal. Wir haben ja nicht nur das Springkraut, sondern auch gleichzeitig hier noch das kleine Springkraut, das gelbe. Also gelbe Blüten hat es im Wald, wächst auch. Aber an Flüssen kommt vor allem dieses Springkraut vor, was eben auch bis 1,5 Meter hoch wächst. Ja, aus Ostindien kommt. Und eben auch so bei Berühren so die Samen sich so wegschleudern in alle Richtungen. Hier, die sind noch nicht reif. Aber ja, genau. Und man kann auch diese kleinen Samen kosten. Die schmecken ganz nussig, wenn man probieren möchte. Man kann die weißen essen, aber auch die braunen. Genau. In zu großen Maßen darf man sich essen, also die Pflanze, der Rest von der Pflanze wirkt abführend. Also ist nicht super giftig, aber ja. Gut, dann gucken wir jetzt einfach mal hier kurz ein bisschen zur Wiese rüber. Das ist also eine Deichanlage, eine technische Anlage, und die wird dann auch entsprechend gemäht. Leider viel zu viel und meistens auch alles auf einmal. Was für die Insektenvielfalt natürlich ein bisschen ungünstig ist. Für die Pflanzen, für die ist das nicht immer so problematisch. Die treiben dann meistens wieder aus, wenn die Wetterbedingungen stimmen. Ich weiß nicht, wenn du mich korrigieren möchtest, Maren, dann sag's ruhig. Ne? Aber meine Erfahrung ist einfach, die Pflanzen kann man mähen. Und wenn genügend Feuchtigkeit und das Wetter stimmt, dann kommen die auch wieder. Ja, also dann blüht es trotzdem nach ein paar Wochen. Problematisch ist für die Insekten. Die sind natürlich mit ihren Larven und überall in diesen Bereichen drin, an den Pflanzen, im Boden. Und wenn dann natürlich ein Rasenmäher kommt, einer, der alles häckselt, dann werden die natürlich alle getötet. Deswegen ist es natürlich immer sinnvoll, Bereiche stehen zu lassen, die nicht gemäht werden. Das hat man hier drüben auch versucht an zwei Bereichen. Also aus meiner Sicht war es ein bisschen wenig. Hätte man ruhig ein bisschen mehr stehen lassen können. Und man kann natürlich auch gezielt gucken, wo sind jetzt wirklich Problemstellen. Wo wächst jetzt hier zum Beispiel der Knöterich, wie hier solche Bereiche hier drüben. Ja. Auf der Wiese. Die sollte man natürlich dann regelmäßig mähen, dass er nicht sich weiter ausbreitet und vielleicht auch wieder verschwindet auf dieser Fläche. Aber Bereiche, die niedrig sind, wo viele Blühpflanzen drin sind, also viele Kräuter, die uns Menschen und den Tieren natürlich Freude machen, da könnte man ja auch gezielt sagen, okay, die kann man vielleicht erstmal stehen lassen und dann beim nächsten Durchgang mähen und lässt dann andere Bereiche stehen. Also dass man einen Wechsel bei der Maat ein bisschen beachtet. Das wäre aus meiner Sicht oder aus der Sicht des Naturschutzes vielleicht sinnvoll, Insektenschutz, Artenvielfalt. Also immer nur ein Drittel mähen und dann? Nee, also zwei Drittel kann man schon mähen. Also man sagt, mindestens 10% sollte man stehen lassen. Ja. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch an, was man stehen lässt. Nicht einfach irgendwas stehen lassen. Also den Knöterich sollte man wegmähen. Aber Kräuterpflanzen sollte man vielleicht stehen lassen, weil da viele Insekten natürlich auch drin sind. Und das Nahrungsangebot natürlich auch da bleiben soll. Man soll die ganze Fläche mit einmal wegmähen. Wenn man bei uns die ganzen Kaufhallen mit einmal zumachen würde, würden wir auch da stehen und wüssten nicht, wo müssen wir hin, da wird man abwandern. So ist das bei Insekten auch. Ja, ich kann mal ganz kurz noch ein paar Bilder zeigen von Schmetterlingen, die hier auf der Fläche auf jeden Fall vorkommen. Gibt es dann jemanden, der hier quasi durchgehen würde, oder ist das ein Beruf wie so ein Förster, der auf die Wiese guckt und sagt, eigentlich den Bereich lasst ihr mal besser stehen? Nee, das gibt es leider nicht. Das wäre natürlich sinnvoll, dass hier ist jetzt die Landestalsperrenverwaltung wahrscheinlich zuständig, die diese Fließgewässer dann betreuen, die Deichanlagen und die Brücken und sowas. Die sind auch für die Uferzonen. Wahrscheinlich, ja. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Bei den Kompetenzen bin ich jetzt ein bisschen raus, wer wofür zuständig ist. Das ist auch in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt wahrscheinlich. Oder auf Bundesebene, das kann ich jetzt nicht sagen. Da hatten wir ja drüber geredet eben. Und sinnvoll wäre es natürlich, wenn ein Flächenmanager da wäre in jedem so einem Betrieb oder so einer Behörde, der dann regelmäßig guckt, welche Bereiche sind jetzt notwendig und welche nicht. Da könnte man vielleicht auch gezielt ein bisschen Geld sparen, wenn man nicht immer die Durchgänge macht, wenn es nicht sinnvoll ist zum Beispiel, könnte die Artenvielfalt natürlich auch fördern. Wenn man sagt, okay, dieses Jahr ist es noch nicht notwendig, im Frühjahr zu mähen, weil der Wachstum der Pflanzen noch nicht so extrem ist. Oder jetzt ist es notwendig, weil die Blütenpflanzen weniger werden, aber die Gräser und die Knöterichpflanzen so dominant werden, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn gezielt gemäht wird. Ja. Und das sind jetzt zum Beispiel die häufigeren Arten, das sind die Kohlweißlinge, die drei Arten. Kleine Kohlweißling, großer Kohlweißling, Grünadlerweißling. Die müssen eigentlich ja überall hier rumflattern. Bevor wir sehen wir schon so einen Weißling rumfliegen. Müsste man also mal gucken, welcher das von den dreien ist. Dann gibt es noch bei den Weißlingen die Untergattung der Gelblinge. Die wird die goldene Acht genannt, aufgrund dieser zwei Flecken, die wie so eine Acht aussehen. Ja. Und die leben zum Beispiel an dem Klee, im Hornklee, in verschiedenen Kleearten. Also die Kohlweißlinge sollte man auf jeden Fall irgendwo sehen. Die gehören überall hin. Genau, dann haben wir das Tagfarnauge, das müsste eigentlich jeder aus dem Garten kennen. Ja. Und die Nahrungspflanze wiederum ist die Brennnessel. Die haben wir meistens in diesen Uferbereichen. Hier vorne haben wir die gesehen. Und auch hier am Rand müssen wir mal gucken, wo so ein bisschen Schatten dann abends auch ist. Und die Raupen, die wir hier sehen, die habe ich auch hier vorne am Fahrradweg fotografiert. Ja, die hatten also in den Brennnesseln, die hier gewachsen sind, ein Nest, wo die Raupen zusammen waren und haben die Brennnessel gefressen. Wenn man jetzt also gemäht hätte und die Raupen da sind, hätten wir keine Schmetterlinge drin. Und diese Schmetterlinge, die jetzt hier schlüpfen würden aus diesen Raupen, die überwintern wiederum und bilden die nächste Generation im nächsten Jahr. Also wenn die weggemäht wird, haben wir im nächsten Jahr dann keine Tagfarnauge. Das ist das Problem. Ja. Genau. Hier habe ich nochmal zwei Libellenarten mitgebracht, die ich jetzt hier wieder in Chemnitz fotografieren konnte. Das ist einmal die grüne Flussjungfer und die gemeine Keiljungfer. Das sind also so richtig typische Flusslibellenarten, die in solchen langsam fließenden Gewässern vorkommen. Aber die brauchen eine gewisse Wasserqualität. Und zu DDR-Zeiten, Sie werden es vielleicht noch kennen, war der Fluss ja so mit Chemie belastet, durch die Färbereien und so weiter und so fort, wurde ja der ganze Abbad wurde in den Fluss geleitet und es war im Prinzip ein toter Fluss. Diese Libellen hat man natürlich nicht mehr gesehen. Und jetzt nach 20, 30 Jahren sind diese Libellenarten zum Glück wieder zurückgekehrt. Das spricht eigentlich dafür, dass die Wasserqualität wieder einigermaßen intakt ist und solche empfindlichen Arten sich wieder ansiedeln konnten. Ja. Genau. Dann haben wir hier noch diese typischen Wiesenschmetterlinge. Ganz wichtig, auf jeder so einer Fläche müsste eigentlich davor kommen das große Ochsenauge und auch das kleine Wiesenvögelchen. Das große Ochsenauge, dieses schwarze Fleck hier oben im Flügel, der erinnerte die Bauern früher an so ein Auge von einer Kuh. Und das soll auch so sein, ne? Wenn die Flügel zusammenschieben, dann sieht man das nicht. Und wenn ein Fressfeind kommt, dann machen die das auf. Und ähnlich wie beim Tagfarnauge soll das natürlich Fressfeinde irritieren und ein großes Tier vorgaukeln. Ja, das nennt man Mimikrie, also etwas Gefährliches, eine gefährliche Art vortäuschen oder irgendwas, um nicht gefressen zu werden. Und dann haben wir hier noch zwei Bläulingsarten, gemeine Bläuling, der gehört eigentlich auch auf jede Wiese. Gemeiner Bläuling, weil er überall vorkam, also eine häufige Art war. Mittlerweile leider auch, leidet er auch sehr stark unter dieser falschen Maat und der falschen Pflege von Flächen. Ist auch auf viele Kleearten angewiesen. Und der heißt auch Hauhechelbläuling, weil er Hauhechel, ne, so eine Fraßpflanze war. Aber mittlerweile hat sich der gemeine Bläuling durchgesetzt als Begriff. Okay. Also gewöhnlich wäre dann dasselbe im Endeffekt. Ja, nur, genau. Und dann haben wir den kurzschwänzigen Bläuling. Der war zum Beispiel zu DDR-Zeiten viele Jahrzehnte verschwunden. Man wusste nicht so richtig warum. Und mittlerweile breitet er sich in Ostdeutschland auch wieder relativ stark aus. Und auch den habe ich jetzt hier wieder auf der Fläche schon gefunden. Und auch auf anderen Flächen in Chemnitz. Also dieses Jahr scheint ein sehr gutes Jahr zu haben. Der braucht natürlich auch Kleesorten. Hufeisenklee, Blatterbsen und sowas brauchen die alles als Fraßpflanze. Und das sind also diese drei auf jeden Fall, die sollten auf so einer Fläche jedenfalls vorkommen. Zusammen mit den Kohlweißlingen. Wenn das nicht ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Dann stimmt irgendwas mit der Fläche nicht. Die Fläche muss unbedingt mal gemäht werden, das werden wir dann da vorne nochmal sehen, da werde ich das nochmal darstellen, warum. Hier hatte ich es schon mal gesagt, wegen dem Knöterich, hier muss natürlich gemäht werden, dass der nicht weiter vom Fluss hier auf die Fläche wächst. Gut. Dann habe ich hier nochmal vier Schmetterlinge als Bilder mitgebracht. Das sind sogenannte Wanderschmetterlinge, die in Deutschland einwandern, sich hier vermehren und dann wieder in den Mittelmeerraum zum Beispiel zurückwandern. Im Winter. im Mittelmeerraum im Herbst, Winter zurückwandern, ja, genau. Und im Frühjahr wieder ein. Die fliegen so weit, das ist unglaublich. Ja, das ist wie ein Vogelzug im Endeffekt. Das ist ja total verrückt. Der Admiral ist so ein Beispiel dafür. Mittlerweile durch die warmen Winter bleiben auch einige hier. Also sie fliegen nicht mehr alle in den Mittelmeerraum zurück, aber ein Großteil noch. Gutes Beispiel dafür ist auch der Distelfalter, der enorme Strecken zurücklegt. Also die erste Generation, die entwickelt sich meistens im Nahen Osten. Türkei, Israel, Jordanien und solche Ecken. Und die wandern über das Mittelmeer dann auch nach Deutschland ein. Es gibt Jahre, da wandern die millionenfach ein. 2009, 2019 waren solche Jahre, wo Millionen von diesen Schmetterlingen einwandern. Und dieses Jahr habe ich gerade mal einen einzigen gesehen. Ja, also das ist schon ein Phänomen. Ja, also man kennt das aus Amerika, da gibt es diesen Monarchfalter, der jedes Jahr auch von Kanada nach Mexiko fliegt, um zu überwintern. Und die nächste Generation wandert wieder nach Kanada, haut also quer durch die ganze USA ein. Millionen von Schmetterlinge, die aber jetzt auch durch den Klimawandel und durch menschengemachte Probleme auch enorm leiden. Also früher kannte jeder Mensch diese Arten, aber mittlerweile haben die auch Probleme. Sind die in Schwärmen unterwegs? Die Monarchfalter ja, glaube ich, aber bei den Distelfaltern nicht. Da fliegt jeder einzeln. Okay. Aber das, die Häufigkeit macht es halt. Ja, ne? Und das Taubenschwänzchen kennt mittlerweile auch wahrscheinlich jeder. Ne? Der ist wie so ein kleiner Kolibri, der von Blüte zu Blüte fliegt und mit seinem langen Rüssel dann trinkt. Der setzt sich also nicht auf die Blüte, sondern schwebt davor mit einem enorm schnellen Flügelschlag. Und hier auf der Fläche habe ich dieses Jahr auch das erste Mal den Wandergelbling gefunden. Der Name sagt schon, es ist auch ein Wanderschmetterling. Und die brauchen natürlich auch für ihre Wanderung solche Flächen, wo sie Nahrung finden und übernachten können. Ja, wo sie kurz Rast machen können, wo sie die Blüten besuchen können. Und desto mehr wir von solchen Flächen haben, die müssen auch nicht mal riesengroß sein, aber desto mehr wir von solchen kleinen Mosaikflächen haben, desto besser ist es natürlich auch für solche wandernden Arten. Ja, da gibt es noch genügend andere Beispiele in der Insektenwelt, die Schwebfliegen oder sowas, die das auch vollbringen, die Wanderung. Aber ich habe mich jetzt nur auf die Schmetterlinge bezogen. hintereinander bleiben, dass genug Platz ist für die Radfahrer. Ja. Dass wir nicht einfach über die Straßen laufen, dass wir hier nicht im Weg stehen. Sehen wir auch schon, der Kohlweißling hat sich jetzt hier hingesetzt, der will jetzt also hier übernachten. Sie brauchen auch solche Wiesenflächen, wo sie ihre Nacht verbringen können. Also wenn die Wiese komplett gemäht wäre, hätten die ja keine Deckung und würden hier nicht übernachten können. Der sucht also jetzt schon hier sein Quartier. Wenn wir Glück haben, finden wir hier vielleicht auch noch ein paar Bläulinge, die hier auch so. Aus als die Weißlinge, aber der hat sich leider nicht hingesetzt und konnte jetzt nur im Flug sehen. Vielleicht findet man noch mal eine trockenheitsresistente Pflanze. Ja. Eine tiefe Wurzel. Bei der wilden Möhre, leider sieht man jetzt hier keine richtigen großen Blüten mehr. Eigentlich sieht man bei der wilden Möhre immer in der Mitte eine kleine schwarze Blüte. Das ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Und ansonsten kann man auch einfach mal die Blüte nehmen, ein bisschen reiben und dann mal dran riechen. Kann ja jeder mal. Dann mal sagen, wie es riecht. Sozusagen der Vorläufer von der Möhre. Also es riecht schon so ein bisschen nach Möhre. Das riecht total nach Möhre. Ja. Aber die Möhre ist weiß, also die Wurzel ist weiß und nicht so orange, ja, wie man es kennt. Ja. Und man kann die auch nehmen, also man kann auch die Samen nehmen als Gewürz oder auch die Blüten essen oder so, geht alles. Auch die Wurzeln, aber ist halt ein bisschen härter und nicht so ertragreich wie eine richtige Möhre. So, hier hinten sieht man mal diesen höheren Bereich, der sehr vertrocknet aussieht. Das ist der Bereich, den man stehen lassen hat bei der Maat. Ja, also da hat man hier alles gemäht gehabt. Und hier und da vorne, da sieht man dann nochmal, da hat man zwei Bereiche stehen gelassen. Und was eigentlich ganz gut ist, damit Insekten dort weiterhin Nahrung finden, dass sie Deckung finden. Immerhin. Und auch ein paar Pflanzen immer noch da bleiben, die aussamen können. Immerhin. Und hier kannst du nochmal was sagen. Ja, hier. Zur Schafgarbe? Schafgarbe und das andere hier, das war eine Kuh, irgendwas mit Kuh, ne? Nee. Der Spitzwegerich. Genau, man sieht ja die, das ist ein Blatt. Der Spitzwegerich ist auch eine tolle Pflanze. Der Spitzwegerich, ja. Ja. Das ist auch gut, wenn man den im Garten hat, weil wenn man einen Stich kriegt, dann sollte man am besten gleich davon ein bisschen was zerkauen. Also ich zerkaue das immer und tue es immer auf die Mückenstiche oder Wespenstiche drauf von den Kindern und die kurz danach ist wieder Ruhe. Also das hilft wirklich, also sehr gut. Der Spitzwegerich ist auch ein super Hustenmittel. Also man sollte es nicht heiß aufbrühen, den Tee, sondern man sollte die Pflanze am besten unerhitzt zu sich nehmen, weil das Aukubin sonst zerstört wird. Aber es hilft eben bei Bronchialkatarrh gut. Und daneben gleich die Schafgarbe, die auch jetzt nochmal ganz jung und frisch hier aussieht. Sonst ist sie ja so spät im Jahr eigentlich meistens dann schon wieder verblüht fast. Aber weil die abgemäht wurde, wächst die nochmal so schön nach. Und die ist ja auch ganz gut bei Magen-Darm-Beschwerden, weil die viele Gerbstoffe und Bitterstoffe hat. Und ja auch bei so Blutungen, also wenn man starke Blutung hat, die ist ein bisschen, stärkt es die, also schwenkt, macht es die ein bisschen weniger sozusagen. Bluthemmend. Ja, bluthemmend, ja. Bluthemmend. Thank you. Andere Insekten, die sie fangen kann. Nee, so kleine nicht, eher in der Größe in Ordnung von Fliegen und Wespen. Ja. Okay. Die fängt die, überwältigt die, sticht die, mit ihrem Stich wird dann Gift injiziert und dann tötet sie die damit. Und dann zerlegt die so, dass sie wegtransportieren können. Da werden also die Flügel abgeknabbert und die Köpfe und die Beine, dass sie nur der Körper des Nahrungs als Grundlage dient. Was dazu sagen, sind natürlich auch wichtige Lebensräume. Hier sieht man auch eine Kreuzspinne sitzen. Genau, ja. Früher gab es viel mehr diese Hecken, die auch sogar von Menschen gepflegt wurden. Es gab den Beruf des Hagemeisters, die wirklich die Hecken regelmäßig geschnitten haben. Ja, eine Kreuzspinne hier. Ja, ich kann mal auf die Seite gehen. Ich könnte ruhig mal so rankommen. Ja, nee, ich sehe die. Und die Hecken hatten viele, viele wichtige Funktionen für die Menschen damals. Also die Hecken wurden als Nahrung genutzt, also gerade Weißdorn und Schlehen und Hagebutten, das wuchs alles mit dabei in so einer Hecke, aber auch Bäume, also meist ist es so, dass in der Mitte auch Bäume wachsen oder können auch Bäume wachsen, die auch teilweise dann klein gehalten werden und so Gebüsch und niedrigere Pflanzen an den Rändern. Es gibt ja auch Pflanzen, die wachsen natürlich nicht auf der Wiese, weil es denen viel zu sonnig wäre, die mögen es lieber ein bisschen schattig und wachsen lieber so am Rand von so einer Hecke. Ja, und Holz haben die Leute natürlich auch genutzt. Also es war so ab der Neuzeit, Ende des Mittelalters ging es los, dass die Leute wirklich Hecken genutzt haben, um ihre Grundstücke abzustecken, um ihre Äcker abzustecken und auch das Vieh zu schützen, also dass das Vieh nicht weggegangen ist oder auch andererseits zu gucken, dass jetzt nicht irgendwelche andere Waldtiere das Feld komplett leer gefressen haben. Und gegen Winderosion war das auch sehr, sehr sinnvoll, Hecken zu nutzen. Ist es immer noch, aber es wird natürlich sehr, sehr wenig praktiziert. Und einfach als Lebensraum für die Insekten und Vögel, es ist sehr, sehr wertvoll, so eine Hecke. Und früher haben die Menschen auch die größeren Steine aus den Äckern genommen und auch aufgehäuft, genauso auch das Holz aufgehäuft. Das sehen wir auch gleich nochmal, so einen Totholzhaufen. Ja, da kannst du dann mehr dazu sagen, was da alles kreucht und fleucht. Hier ist nochmal der Weißdorn, der sehr schöne. Das hier müsste ein Zweigriffleger sein. Genau, das sieht man daran, dass die Blätter nur so knapp bis zur Hälfte eingekerbt sind. Es gibt auch noch einen Grifflichen, der ist noch tiefer eingekerbt. Und die Weißdorn, der Weißdorn, der blüht weiß, deswegen auch der Name, und hat auch Dornen dran. Und im Herbst gibt es dann diese schönen roten Beeren, die sehr mehlig schmecken. Also wurde so als Mehlbeigabe fürs Brotbacken auch in Hungerzeiten genutzt. Kann man alles davon auch essen, also die Blätter und die Blüten auch. Und ist ein ganz starkes Herzmittel, also auch nach Herzinfarkten oder zur Blutdrucksenkung wird es empfohlen, auch den Tee regelmäßig zu trinken. Also man muss ihn vor allem über längere Zeit einnehmen, damit die Wirkung sich entfalten kann. Und es ist toll, weil es einfach nebenwirkungsfrei ist. Bis jetzt hat man nichts gefunden, was es an Nebenwirkungen gibt. Und das gibt es ja auch bei den wenigsten Medikamenten, dass ein Stoff so super ist. Genau, der Weißdorn. Blüht sehr, sehr schön im Frühling. Das ist also eine schöne einheimische Pflanze, die man noch als Hecke nutzen kann. Im Garten oder irgendwo. Eigenen Grundstück. Und ist auch Nahrungsgrundlage für viele Schmetterlingsraupen und andere Arten. Und Vögel bestimmt auch mit den Beeren. Vögel nehmen die Beeren, glaube ich, auch. Mhm. Und brüten natürlich auch in solchen Gebüschen sehr gerne. Weil die sind ein bisschen stachelig, da kommen also die Räuber nicht so gut ran. Gehen da ungern rein, Katzen und sowas. Man sieht ja, wie schön der hier, der Stamm so ein bisschen zugewachsen ist. Also für Räuber nicht so einfach, da hochzuklettern. Und wenn es dann noch stachelt, nur umso schwerer. Mhm. Totholzhaufen. Oder eine Hecke. Totholzhecke. Genau, so eine Benjeshecke auch anlegt oder so. Genau. Das ist natürlich gut, wenn man das Holz nicht gleich schreddert. Denn Totholz ist nicht gleich kein Leben, sondern im Gegenteil, dort steckt sehr viel Leben drin. Es sind sehr viele Käferarten, die ihre Larven drin haben. Igel können sich drunter einnisten, Vögel können Nester drin bauen, gerade die Bodenbrüter oder so. Und Amphibien auch oder Reptilien können sich natürlich auch da drin gut verstecken, überwintern und ihre Eier sogar drin verstecken. Ne? Deswegen ist immer ganz gut, wenn man auch mal solche Totholzstapel irgendwo liegen hat, auch wenn die ein bisschen einwachsen, aber das ist halt so. Wie gesagt, in jedem Garten sollte überall mal so ein Totholzstapel irgendwo zu sehen sein. Es gibt bestimmt Bereiche, wo es einen nicht stört, in der man ein bisschen zuwächst oder irgendwas. Das kann man ja dann ein bisschen wegschneiden. Und einfach das Totholz jahrelang liegen lassen. Irgendwann wird da Erde draus. Und da hat man schon weniger zu tun. Die Pilze und die Insekten, die sorgen dafür, dass daraus Erde wird. Früher oder später. Das ist wie ähnlich wie beim Kompost. Mikroben und sowas, die zersetzen das immer mehr. Sind die größeren Arten, die das grob zerschnitzeln. Und dann kommen die kleineren, diese ganzen Bakterien und sowas, die das den Rest dann übernehmen. Und irgendwann ist es dann wieder Nährstoff, Erde und kann dann wieder genutzt werden oder verteilt sich dann hier. Ja. Auch große Bäume auch klein halten, also kann auch eine Rotbuchenhecke machen. Ja, wenn man die regelmäßig schneidet, wird da eine richtig schöne, ansehnliche Hecke vielleicht auch draus oder so. Die sogar im Winter dicht ist, weil die Blätter von der Rotbuche, die fallen erst dann im Frühjahr aus, wenn die neuen Blätter kommen. Und da hat man eigentlich auch Sichtschutz im ganzen Winter. Natürlich ist es braun, aber es ist dicht. Winter ist eklig. Guckt einem keiner in den Garten. Kein Einbrecher oder so. Ja. Und als Windschutz war es eben auch wichtig, ja. Und da helfen natürlich auch die braunen Blätter dabei. Thank you. Dann beim Nordpark auf der Höhe vom in der Schönherrpark-Fabrik. Da findet man im Juni dann auch Glühwürmchen und sowas. Die fliegen da im Uferbereich rum. Die Weibchen sitzen dann am Boden oder in den Blättern und die Männchen, die fliegen dann rum und glühen dann. Ach, die Männchen glühen nur? Beim kleinen Glühwürmchen sind es beide, Männchen und Weibchen. Die Weibchen haben auch keine Flügel. Die sitzen nur am Boden rum oder in den Ästen und Blättern. Und die Männchen, die können rumfliegen und leuchten. Und beim großen Glühwürmchen ist es nur das Männchen, das leuchten kann. Also zwei, drei Arten, glaube ich. Und da ist es ein bisschen unterschiedlich. Zeigen würde, das ist die Clematis oder Waldrebe, kann man auch sagen, die auch so aussieht wie so ein Schopf, wie so Haare. Das sind so lange Ruten, die bis zu 10 Meter weit sich ranken können oder winden können, die auch ganz schön blühen. Die blühen eigentlich weiß, aber es gibt Zuchtformen eben, da gibt es ja noch andere Blütenfarben. Wächst vor allem eben in Wäldern. Und das ist auch schön, wenn man irgendwas hochranken lassen möchte. Genau. Hast du noch was dazu sagen? Sehr dekorativ auf jeden Fall. Dekorativ. Nee. Nein, ich möchte jetzt eigentlich nicht weiter. Also, ja, also vielen Dank auf jeden Fall für das Interesse. Ja. Aber ich denke, es war einigermaßen interessant. Ja, auf jeden Fall. Eine gute Mischung aus Pflanzen und Insekten heute mal ein bisschen geguckt und die Artenvielfalt am Fluss so ein bisschen dargestellt. Auch hier in der Stadt sehr wichtig, ne, dass auch da die Artenvielfalt ein bisschen gefördert wird, dass der Fluss ein bisschen wild sein darf. Ist wichtig fürs Klima auch, dass ein Fluss da ist und der Uferbereich nicht immer nur gemäht ist, wie man es in manchen Bereichen gesehen hat. Das ist natürlich fürs Klima auch nicht so gut, sondern dass auch solche zugewachsenen Uferbereiche da sind. Das ist angenehmer als auch Totholz liegen bleiben darf. Hier lassen sie es einfach mal liegen. Und da kann natürlich die Artenvielfalt sich auch so ein bisschen ausbreiten. Nicht nur die Vögel, sondern auch Insekten und andere Tiere und auch Pilze und Pflanzen. So, schön. Haben Sie denn noch Fragen oder Anmerkungen? Schön, dass Sie dabei geblieben sind. Ja.